Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, 22. August 1798. Graf Moltke, der mir einen Brief von dir bringen soll, ist noch nicht bei mir gewesen, aber dein Brief vom 15. mit dem beigelegten Gedicht hat mir viel Freude gemacht. Freilich wäre es schön, wenn wir uns auch allenfalls nur auf kurze Zeit einmal wiedersehen könnten und dass wir gern nach einer Vorlesung des Wallenstein reisen würden, kannst du uns zutrauen. Sobald also die Zeit eintritt, so schreib uns nur bestimmt, wenn du eintreffen kannst, und dann werden wir unsererseits alles aufbieten, um diese Idee auszuführen. Gegen das Publikum, glaub ich, bist du nicht ganz gerecht. Du erfährst nur einen kleinen Teil von der Wirkung deiner Arbeiten. Der Deutsche hat ohnehin keinen Hang, den tiefen Eindruck, den ein Kunstwerk auf ihn macht, laut werden zu lassen. Hierzu bedarf es immer noch eines besonderen Anlasses. Manchen, der dich innig verehrt, hält die Bescheidenheit ab, sich gegen dich selbst darüber zu äußern. Dagegen gibt es Menschen, die sich ein Geschäft daraus machen, dir jedes ungewaschene Urteil, was irgendwo gedruckt wird, zu hinterbringen. Aber die literarischen Schreier, die du überdies durch die Xenien gereizt hast, sind das Publikum nicht so wenig als die Pariser Werkzeuge der kämpfenden Faktionen die französische Nation ausmachen. Was ich dir einräume, ist wenig Empfänglichkeit bei dem Publikum im Ganzen für poetische Form, aber dies trifft Goethe mehr als dich. In deinen Werken ist immer noch ein besonderer Gehalt des Stoffs, der auf mehrere wirkt, die zwar nicht den Künstler, aber doch den Menschen zu schätzen wissen. Schade wäre es also, wenn du die Lust zum Almanach verlörest. Die Redaktion solltest du freilich einem Gehilfen überlassen, wenn sie dir zu viel Zeit nimmt. Aber es ist oft wohltätig, dass du zu einer gewissen Gattung von Gedichten durch einen äußeren Antrieb veranlasst wirst. Während der Arbeit kommt dann der innere Trieb hinzu, wenn dir der erste Versuch gelingt. Das überschickte Gedicht gehört zu einer seltenen Gattung, die nur von wenigen nach Würden geschätzt werden kann. Das Dargestellte ist das dichtende Subjekt im idealisierten Zustande der Betrachtung. Das Idealische ist hier in der höchsten Empfänglichkeit, bei der ungestörtesten Ruhe. Ohne Spur von Kälte muss die Empfindung in stetem Gleichgewicht bleiben. Dies wurde desto schwerer bei einem Stoffe, der, wie das Glück, die Empfindung aufs Höchste reizt. Aber der hohe Standpunkt, aus dem das Ganze gedacht ist, und die Würde des Tons muss für viele etwas Drückendes haben. Schicke mir ja bald das andere Gedicht, und wenn sonst etwas zum Almanach von dir und Goethe vorrätig ist. Ich werde jetzt wahrscheinlich eine andere Stelle bekommen, die mir jetzt 200 und in der Folge 700 bis 800 Taler mehr einbringt und nicht mehr Arbeit hat als meine jetzige. Es ist das geheime Referendariat, eine Art Sekretärstelle bei dem Konferenzminister eines besonderen Departements. Dora ist wieder bei uns. Dein Körner.